22.30 Uhr. Hier ist Rias Berlin, eine freie Stimme der freien Welt. Verehrte Hörer, wir bringen Ihnen Nachrichten. Die sterbliche Hülle des Präsidenten der Vereinigten Staaten, John F. Kennedy, ist heute Abend im Kapitol in Washington aufgebahrt worden. Eine unübersehbare Menschenmenge gab dem toten Präsidenten auf dem 3 Kilometer langen Weg vom Weißen Haus zum Kapitol das Trauergeleit. Unter dem Klang schwarz verhängter Trommeln begleiteten Abordnungen sämtlicher Waffengattungen die Lafette. Unmittelbar dahinter fuhren in einem Wagen Frau Kennedy mit ihren beiden Kindern und der neue Präsident der Vereinigten Staaten Johnson. Vor dem Kapitol, wo die Bevölkerung heute Abend und morgen Gelegenheit hat, im Rundbau von dem toten Präsidenten Abschied zu nehmen, erwarteten über 100.000 Menschen den Zug. Als der Sarg von der Lafette gehoben wurde, erfolgte gemäß dem Zeremoniell ein Ehrensalut von 21 Schuss. Der 24-jährige Lee Oswald, der formell angeklagt war, am Freitag das Attentat auf Präsident Kennedy verübt zu haben, ist inzwischen selbst das Opfer eines Anschlages geworden. Als Oswald vom Rathaus der Stadt Dallas in Texas zum Bezirksgefängnis gebracht werden sollte und von Polizeibeamten zu einem Fahrzeug geleitet wurde, stürzte sich trotz starker Sicherheitsvorkehrungen der 50-jährige Jack Ruby auf ihn und gab aus nächster Nähe einen Revolverschuss ab. Oswald erhielt im Krankenhaus mehrere Bluttransfusionen, starb jedoch kurze Zeit nach dem Zwischenfall. Ruby wurde sofort verhaftet. Oswald hatte bis zuletzt bei seiner Vernehmung bestritten, an dem Attentat auf Präsident Kennedy beteiligt gewesen zu sein. Rias bringt hierzu im Anschluss an die Nachrichten eine erste Direktsendung aus Washington. Der morgige Montag, an dem John F. Kennedy auf dem Nationalfriedhof Arlington beigesetzt wird, ist in den Vereinigten Staaten zum nationalen Trauertag erklärt worden. Am Nachmittag wird der Erzbischof von Boston, Cushing, ein Pontifikalrequiem zelebrieren. Zu den Trauerfeierlichkeiten werden Staatsoberhäupter, Regierungschefs und führende Politiker aus aller Welt in Washington erwartet. Zu ihnen gehören unter anderem Staatspräsident de Gaulle, Prinz Philipp und Premierminister Douglas Hume, König Baudouin von Belgien, Kaiser Haile Selassie von Äthiopien und der erste stellvertretende sowjetische Ministerpräsident Mikoyan. An der Spitze der deutschen Delegation steht Bundespräsident Lübcke, der am Nachmittag, wenige Stunden nach der Rückkehr von seiner Asienreise, den Flug in die Vereinigten Staaten antrat. Er wird von Bundeskanzler Erhard und Außenminister Schröder begleitet. Der regierende Bürgermeister Brandt hatte Berlin bereits am Vormittag verlassen. Verteidigungsminister von Hassel ist inzwischen in New York eingetroffen. Staatssekretär von Haase betonte in Bonn, die Abordnung der Bundesrepublik reise nach Washington, um den ermordeten Präsidenten im Namen des deutschen Volkes zu ehren. Ob es nach den Trauerfeierlichkeiten auch zu politischen Gesprächen kommen werde, hänge von den amerikanischen Gastgebern ab. Verteidigungsminister von Hassel sagte bei seiner Ankunft in New York, die Besprechungen mit seinem amerikanischen Kollegen McNamara, die ursprünglich in den nächsten Tagen stattfinden sollten, seien bis zum 3. Dezember verschoben worden. Der Pressesekretär im Weißen Haus, Salinger, hat unterdessen angekündigt, dass Präsident Johnson am Dienstag Unterredungen mit mehreren Staats- und Regierungschefs führen will, die sich in Washington aufhalten. Gleichzeitig teilte Salinger mit, dass der Präsident am Mittwoch vor beiden Häusern des Kongresses eine politische Grundsatzerklärung abgeben wird. Heute Abend hat Präsident Johnson mit Außenminister Rusk, Verteidigungsminister McNamara, Botschafter Cabot Lodge und dem Sonderberater für Sicherheitsfragen Bundy die Situation in Südvietnam erörtert. In Bonn trat am Vormittag das Bundeskabinett zu einer Sondersitzung im Gedenken an John F. Kennedy zusammen. Bundeskanzler Erhard sagte dabei, der Tod des Präsidenten der Vereinigten Staaten sei ein Verlust für die ganze freie Welt. Kennedy habe durch den vollen Einsatz seiner Person die starken politischen und moralischen Kräfte in seinem Land zum Tragen gebracht. Die Welt habe ihm vertraut, dass er ein Faktor der Sicherheit gewesen sei. Wörtlich erklärte Erhard, wir handeln im Geiste des Toten. Es ist 22.43 Uhr. Zum Tode des vermutlichen Mörders Präsident Kennedys, Lee Oswald, bringen wir nun einen ersten Direktbericht aus Washington. Hier spricht Georg Siegert in Washington. Zur Stunde, wo Präsident Kennedy hier in Washington feierlich zur letzten Aufbahrung ins Kapitol überführt wurde, kam aus Dallas, Texas, die Nachricht, dass ein mutmaßlicher Mörder, Lee Harvey Oswald, an den Folgen seines Bauchschusses gestorben ist. Als hier in Washington die letzten Vorbereitungen für die Überführung des toten Präsidenten Kennedy getroffen wurden, 2 Tage fast zur Stunde genau nach seiner Ermordung, wurde aus Dallas ein Vorfall gemeldet, der nahezu unglaublich klang. Oswald sollte gerade vom Stadtgefängnis in Dallas in ein anderes Gefängnis überführt werden. Der Polizeiwagen war bereits die untere Rampe des Gefängnisses in das Souterrain heruntergefahren. Dort hatten sich Reporter versammelt. In dem Moment, in dem Oswald herausgebracht wurde, ein Schuss. Auf den Fernsehschirmen konnte man übrigens im ganzen Land den Vorgang direkt und deutlich miterleben. Eine Menge Kriminalbeamte, Polizei, Reporter, darunter und ein Mann, der zu Boden sank. Oswald wurde sofort mit einer Ambulanz abgeholt und in das gleiche Krankenhaus gebracht wie Präsident Kennedy und der Gouverneur von Texas 2 Tage vorher. Dort verstarb er an den schweren Verletzungen in der Bauchhöhle, die er erlitten hatte. Es stellte sich sehr bald heraus, dass der Täter nicht nur gesehen wurde, sondern auch allgemein bekannt war. Es ist der 52-jährige Nachtlokalbesitzer Ruby, der aus Chicago vor mehreren Jahren nach Dallas gekommen war und dort einen Nachtclub eröffnete. Er ist in Haft und wird im Augenblick vernommen. Mehrere Einzelheiten sind nicht bekannt. Zum Tode des vermutlichen Mörders Präsident Kennedys, Lee Oswald, brachten wir einen ersten Direktbericht aus Washington.